nächste ist Alexanderplatz? Die nächste? Ja, nur die Ruhe. Mitleid ist unangenehm. Kamerad, auch beim Betteln können Sie Haltung annehmen. Ich gebe Ihnen zwei. Eine fürs Badehaus. Unter Kameraden, du stinkst wie eine Latrine. Gott segne Sie! Aber mit Missachtung fängt es übel an. Missachtung des anderen. Missachtung des Gesetzes. Pass doch auf! Missachtung der Pflicht. Idiot, pass doch selber auf! Meinst du, nur weil du eine Uniform anhast, müssen alle Platz machen, oder was? Ich merk mir dein Gesicht, Freundchen. Der Hass kriecht zwischen uns. Kommt ruhig, ihr Nazi-Schweine. Dann kriegt ihr eine Abreibung, die ihr nie vergesst. Na, das werden wir ja sehen, wer hier eine Abreibung bekommt. Es wird kalt. Es wird kalt. Die Wölfe kriechen langsam aus den Ecken. Es wird kalt. Es wird kalt. Hör endlich auf, den Kopf in Sand zu stecken. Geh weiter, bleib nicht stehen. Hast du noch nicht gesehen, dass alle Fahnen plötzlich in dieselbe Richtung wehen? Geh bloß nicht auf den Nachbarn zu, der brüllt dir nur entgegen. Du, ich kenne dein Gesicht und du entkommst mir nicht. Es wird kalt, es wird kalt. Die Wölfe kriechen langsam aus den Ecken. Es wird kalt, es wird kalt, und wer das nicht verträgt, der soll verrecken. Die Zeichen an der Wand sind nicht von Geisterhand. Es ist nicht nur der Wind, der pfeift. Bist du der Letzte, der es begreift? Es wird kalt. Guten Morgen, Herr Oberkommissar. Guten Morgen, Frau Voss. Kollege Rath ist noch nicht da? Leider nicht. Vielleicht ist er zum Kollegen Brenner, um sich zu entschuldigen. Wofür? Herr Brenner hat eine Aufsichtsbeschwerde eingelegt. Herr Rath soll ihn am Wochenende unglücklich verletzt haben. Die Beschwerde ist schon in Ihrem Büro. Sicher ein Missverständnis. Das werden wir sehen. Ist Raths Bericht über die Beerdigung Horst Wessel fertig? Soweit ich weiß, ist der Bericht auch schon in Ihrem Büro. Wenn der Kollege sich bemüßigt, seinen Dienst heute Morgen noch anzutreten, sagen Sie ihm bitte, er möge sich umgehend bei mir melden. Selbstverständlich. Und cut. Thank you. 5 minutes break für alle. Guten Morgen, Kommissar Rath. Guten Morgen. What's Gänsehaut in English? Really? Haben Sie schon Beweise gegen Oppenberg gefunden? Ich darf Ihnen über laufende Ermittlungen keine Auskunft geben. Sagen Sie bitte, was drehen Sie da gerade? Das sieht genauso aus wie... Wir setzen die Dreharbeiten zu Liebesgewitter fort. Zwei Tage, nachdem Ihre Hauptdarstellerin gestorben ist? Was bleibt uns anderes übrig? The show must go very on. Wir drehen in Englisch weiter. Wo haben Sie denn so schnell Ersatz für Betty Winter gefunden? Absoluter Glücksfall, Eva Kröger. Sieht nicht gerade aus wie eine Zwillingsschwester, aber der Typus ist genau derselbe. Und sie spricht perfekt Englisch. Und warum Englisch? Wer beim Sprechfilm international mithalten will, muss auch in mehreren Sprachen drehen. Thunder of Love. Klingt doch fantastisch. Und dank Eva können wir auch die deutsche Version noch fertigstellen. Das sind Sie der armen Betty ja schuldig. Sie sagen es. Heute Nachmittag beginnen wir schon mit dem Schnitt. Der Verleih liegt uns in den Ohren. Sie wollen den Film früher rausbringen als geplant. Natürlich. Klingt nach einem guten Geschäft. Darf ich annehmen, dass Fräulein Kröger als Debütantin noch deutlich weniger Gage bekommt als die große Betty Winter? Passen Sie auf, was Sie sagen, Herr Rath. Ich habe gute Anwälte. Machen Sie lieber Ihre Arbeit. Dafür bin ich hier. Ich habe eine Verabredung mit Ihrem Oberbeleuchter. Aber bitte nicht wieder Klettertouren zum Lichtboden, Herr Lüdenbach. Die brauchen wir nicht. Schauen Sie da in der Ecke an der Wand. Dieser Hebel ist für die Donnermaschine. Die funktioniert wie? Sehen Sie den Holzkasten da oben? Da sind zwei Eisenkugeln drin. Und wenn ich den Hebel bediene, so, dann donnert es im richtigen Moment. Und woher wissen Sie den? Steht im Drehbuch. Immer wenn Graf Torwald, der ja eigentlich Gott Thor ist, besondere Gefühle für eine Frau empfindet, donnert es. Nicht ganz mein Filmgeschmack, fürchte ich. Meiner auch nicht. Jedenfalls habe ich da oben was entdeckt. Schauen Sie mal hier. Noch ein Draht? Damit hat jemand die Donnermaschine mit dem Scheinwerferbolzen verbunden. Was heißt verbunden? Der Sicherungsplint wurde damit rausgezogen. Der Bolzen konnte durchrutschen. Deshalb kam der Scheinwerfer runter, als es laut Drehbuch donnern sollte. Krempinsch Apparatur. Wer hat den Donnerhebel gestern Morgen bedient? Ich fürchte, das war ich. Mordkommission Gref? Ich bin's. Sag mal, wo bist du? Spinnst du dich einfach nicht zu melden? Böhm ist stinkwütend auf dich. Tut mir leid, es läuft etwas anders als geplant. Hör auf mit den Ausreden. Ich hatte heute Morgen eine Idee und bin nochmal ins Filmatelier gefahren. Du hättest ins Präsidium kommen sollen und deine Ideen mit uns teilen. Dafür war keine Zeit. Lass mir mal den Vernehmungsraum A reservieren. Um eins kommt Viktor Meiner zu Verhör. Um eins will Böhm eine Besprechung im Fall Winter machen. Das ist doch unser Fall. Nein, jetzt nicht mehr. Böhm hat ihn uns weggenommen, weil du unauffindbar warst und noch einen Kollegen zusammengeschlagen hast. Mal, was ist das denn? War das ein Elefant? Ja, die laden hier gerade Tiere aus. Diese Verrückten. Was schneiden die da? Tönende Wochenschau. Ja, man versucht das gerade in Kinos durchzusetzen. Aber die Reaktionen sind mehr so durchwachsen. So, ich bin soweit. Ist synchron jetzt. Ich glaube nicht, dass Sie das etwas angeht, mein lieber Graf Torwald. Das ist keine Antwort. Reicht Ihnen das als Antwort? Aus! Ja, da hätte der Donner kommen müssen. Betty, wartet drauf. Sie macht alles richtig, deshalb schaut's auch so heftig. Und bitte! Sie glauben also tatsächlich, dass Sie so etwas mit mir machen können? Wenn ich mich nicht täusche, hat doch Herr von Kessler genau das mit Ihnen machen können, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass Sie das etwas angeht, mein lieber Graf Torwald. Blöd! Das ist keine Antwort. Moment, haben Sie das gehört? Da kommt der Scheinwerfer. Ah. Der Donner, was ist mit dem... Harry, mach aus! Der Kameramann, der hält da drauf, als ob es zur Szene gehört. Instinktgesteuert. Harry, mach aus! Der dreht auf Wochenschau, der Kameramann. Harry! Harry ist vom gleichen Schlag. Bildersüchtig. Ich hab da gerade so etwas Metallisches... Brauchst du noch einen Gegenschuss? Gegenschuss? Die andere Perspektive, für Meißners Dialog. Da sehen wir ihn dann von vorn. Bitte, gern. Zeitlupe? Was ist das? Alles langsamer. Ja, mach Zeitlupe, Harry! Großartig. Da. Wieder dieses Geräusch. Das muss die Apparatur sein. Faszinierend, diese Zeitlupe. Aus kriminologischer Sicht genial. Schrecklich. Nee, nee. Sehen Sie, wie entsetzt Viktor ist? Er holt den Löscheimer. Da kommt er zurück. Oh Gott. Was ist das jetzt? Das ist das Material vom Morgen davor. Das Kopierwerk hat das falsch zusammengeklebt. Ah. Was ist das für eine Perspektive? Ach, Sie kennen doch die Kulisse. Aber das ist doch genau da, wo Betty Winter von dem Scheinwerfer erschlagen wurde. Ja, das ist richtig. Es sollte also vielleicht ursprünglich nur die Kamera getroffen werden, nicht Betty. Wer wusste, dass Betty nachmittags da stehen würde? Ja, gut. Die Dispo wurde an dem Tag mehrmals geändert, aber im Prinzip jeder, der das Drehbuch kannte und natürlich die Kameraauflösung. Kameraauflösung. Was ist das? Ja, das ist so eine Art Aufsichtsplan, auf dem die Positionen skizziert werden. Hat jemand heimlich ihr Drehbuch geändert, Herr Dressler? Und aus der göttlichen Komödie einen Mordanschlag gemacht? Rückblende. Flur des Elternhauses. Innen, Tag. Der Mann ist noch ein Kind. Ein Junge von 14 Jahren. Dünn, blass, verloren. Seine Mutter fasst ihn an den Schultern, macht ihm Mut. Ja, komm. Sie schiebt ihn durch die Tür ins Wohnzimmer. Da ist sein Vater. Totale Wohnzimmer, leichte Kamerafahrt. Verloren stehen sie da. Kerzen brennen. Ein verhülltes Geschenk mitten im Raum. Der Vater gratuliert ihm. Zwischenschnitte. Der Vater, der ihm alles verbietet, ihn einsperrt, hungern lässt, ihn fast verhungern lässt. Der Junge in Nahaufnahme. All das im Blick des Jungen zu erahnen. Der Vater zieht die Decke vom Geschenk. Weißt du, was das ist? Ein Filmprojektor. Er schaltet das Licht aus und den Filmprojektor an. Aus dem Dunkel entsteht das Licht. Romantische Harfenklänge. Der Junge sieht glückliche Menschen in einem Garten. Lautlos bewegen sie sich, schnell und mühelos. Er sieht Leben. Eine Träne läuft über seine Wange. Er sieht, was alles möglich ist. Er schöpft Hoffnung für ein neues Leben. Schrifttafel Vater? Das ist die Zukunft, mein Junge. Ich schenke sie dir. Danke, dass Sie Herrn Meißner begleiten, Fräulein Bellmann. Das ist doch selbstverständlich. Sie sind die Tochter von Herrn Bellmann, richtig? Ja, aber das tut hier nichts zur Sache. Warum nicht? Ich bin nur wegen Viktor hier. Herr Meißner, mein Beileid. Danke. Ich weiß, das ist nicht leicht für Sie. Aber ich habe ein paar Fragen zum Ablauf des Unglücks. Warum haben Sie Ihre Frau nicht weggezogen? Warum haben Sie den Löscheimer geholt? Ich konnte nicht denken. Ich war noch halb in meiner Rolle. Da stand der Eimer, ich habe ihn gegriffen. Mein Gott, Ihre Schreie. Ich höre Sie, wenn ich die Augen schließe. Muss das sein? Lassen Sie die Augen offen, Herr Meißner. Und lassen Sie uns über etwas anderes reden. Wie gut kennen Sie die Kameraauflösung, wenn Sie an einem Film arbeiten? Die Auflösung? Da habe ich keine Ahnung von, das soll der Jo machen. Ich kümmere mich ausschließlich um die Rolle. Aha. Und wie ist Eva Kröger in der Rolle Ihrer Frau? Wie bitte? Sie mussten doch die Szene nochmal mit ihr drehen. Wie war das? Wie kann man so taktlos sein? Die Frage ist gut und richtig, Cora. Ich weiß selbst nicht, wer da gestern vor der Kamera gestanden hat. Irgendein Automat, der einen Text aufsagen konnte. Aber das macht einen letztlich zum Profi-Schauspieler. Kriminalsekretär Greff. Ich habe Rat noch nicht erreicht. Lassen Sie sich dadurch jetzt nicht mehr von der Arbeit abhalten. Ich habe schon andere Maßnahmen in die Wege geleitet. Verstanden. Es geht um den Bericht zur Beerdigung Horst Wessel. Ja? Er ist nicht von Rat, er ist von Ihnen. Leugnen Sie das jetzt bitte nicht. Nun also, er war verhindert und hat mich gebeten. Er hat ihn genau gelesen, bevor er unterschrieben hat. Mir geht es um einige Formulierungen darin. Und welche? Sie nennen Adolf Hitler zweimal den Führer. Meiner Meinung nach ist das der Wortgebrauch der Nazis, den wir uns nicht zu eigen machen sollten. Sie nennen ihn aber nun mal so. Wenn wir uns deren Worte zu eigen machen, machen wir das auch mit deren Ideen. Das ist doch keine Idee der Nazis. Es ist allen klar, dass Deutschland wieder eine starke Hand braucht über all dieses Elend. Sogar Kinder sind schon obdachlos in dieser Schwindelrepublik. Ich möchte mit Ihnen keine politische Diskussion führen, Kriminalsekretär Greff. Wenn es Ihre Privatmeinung ist, erkenne ich Sie an. Sie hat aber nichts in offiziellen Berichten zu suchen. Sehen Sie das ein? Jawohl, Herr Oberkommissar. Ich dachte schon, du kommst nicht. Der Film hat doch noch nicht angefangen. Wo warst du denn so lange? Frag nicht. Nachmittagsvergnügen? Erzähl schon. Nach dem Film. Sag wenigstens mit wem. Nachher. Doch nicht etwa mit Koks, Gary? Nein, nicht mit Gerion. Kenn ich ihn? Nein. Älter oder jünger? Älter. Aus der Burg? Später. Dein spezieller Förderer. Wie heißt der nochmal? Böhm! Du hast so eine kranke Fantasie, Greta. Lass den bitte raus. Der ist ein ganz feiner Mensch. Der hat mir sehr geholfen. Berlin wird immer ärmer. Dann spann mich doch nicht so auf die Folter. Hinterher, im Mocker FD, mit allen schmutzigen Details. Klingt sexy. Müssen die das einem jetzt auch noch im Kino aufs Brot schmieren? Öffentlichen Dienstleistungen wie den Verkehrsbetrieben. Außerdem werden in den Berliner Behörden Stellen gestrichen. Hörst du? Du solltest vielleicht doch auf Tuchfühlung mit Kommissar Böhm bleiben. Dir erzähle ich gar nichts mehr. Um was für einen Grund kann es geben, in aller Öffentlichkeit auf einen Kollegen einzuschlagen? Wir waren nicht als Polizisten zu erkennen. Es war ein Maskenball. Als ob das einen Unterschied machen würde. Oberkommissar Böhm und ich würden es sehr schätzen, wenn Sie meine Frage beantworten würden. Kommissar Brenner hat die Ehre einer Dame verletzt. Die Zeiten, in denen man sich deswegen duellierte, sind vorbei. Ist Ihnen das entgangen? Es handelte sich um eine Kollegin. Er hat widerliche Dinge über sie gesagt. Welche Kollegin? Das geht die Herren nichts an. Das war eine Privatangelegenheit zwischen Kollege Brenner und mir. Warum ist Herr Brenner denn nicht hier? Weil er aufgrund seiner Verletzungen arbeitsunfähig ist. Das kann nicht sein. Dürfte ich mal das Attest sehen? Nein, Rat, Sie dürfen es natürlich nicht sehen. Ich muss weg aus Berlin, Manfred. Wenn mich die Bullen kriegen, habe ich keine Chance. Die kriegen dich doch viel schneller, wenn du versuchst, die Stadt zu verlassen, Krempin. Die kontrollieren doch alle Bahnhöfe. Weißt du das von deinem Kommissar Rat? Hier hast du nochmal 100 und hier die Adresse. Liebigstraße in Friedrichshain, Hinterhaus. Schön ruhig. Wie lange soll das noch so gehen? Ich hab nichts gemacht. Kannst du nicht mit Bellmann sprechen? Über was? Er soll aussagen, dass ich nicht mehr am Set war, weil er die Apparatur entdeckt und mich weggejagt hat. Bellmann soll uns helfen. Das ist schwer vorstellbar. Der muss doch auch wissen wollen, wer die Apparatur wieder scharf gemacht hat. Er profitiert doch am meisten von Bettys Tod. Am Ende war er selbst. Wie läuft's mit vom Blitz getroffen? Wir haben heute Morgen alles sehen, ohne wie wir gedreht. Hat Rat denn wenigstens da eine Spur? Ja, er hat ihre Koffer gefunden. Ja, im Bahnhof Zoo in der Gepäckaufbewahrung. Sie wollte angeblich in Urlaub fahren, aber hat die Koffer nie abgeholt. Manfred, das ist kein gutes Zeichen. Das weiß ich auch. Jetzt hau ab und kümmere dich um deinen eigenen Mist. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das ist nett, dass du daran... Ja, auch im Namen deiner Mutter. Danke. Entschuldige bitte, dass ich gleich zur Sache komme. Ich habe nichts anderes erwartet. Hast du schon irgendwas über den Erpresser herausgefunden? Ich habe dir doch gesagt, schick mir die Liste aller, die von Adenauers Absprache mit der Bank wissen. Und ich vergleiche sie mit den Leuten, die hier was mit Ford zu tun haben. Ja, die Liste müsste doch schon längst da sein. Ich habe die zusammen mit deiner Geburtstagskarte abgeschickt. Ist nicht angekommen. Ja, und deswegen unternimmst du nichts. Hast du dir denn die Fabrik schon mal angeschaut? Noch keine Zeit gehabt. Aber ich wollte auf dem Weg zum Präsidium hin. Was machen Sie da in meinem Auto? Ich kontrolliere, ob Sie damit auch pfleglich umgehen. Soweit ich weiß, haben Sie den Wagen einem sehr fachkundigen Automobilisten abgekauft. Berthold, was machst du denn hier? Zum Geburtstag gratulieren, alter Junge. Und dich zum Kaffee einladen. Du hast doch Zeit. Für dich, alten Schlawiner, immer. Und? Wie läuft das Leben? Wie geht es mit dir und Charlie? Sie hat wohl einen anderen. Einen Indianer. Du doch auch. Einen Indianer? Nein, diese Kathi. Abschluss gemacht. Du hast einen Verschleiß. Ein Jahr in Berlin und schon 3 Frauen. Hoffentlich gehst du mit meinem Auto nicht auch so um. Mein Auto? Ich hab's dir teuer genug bezahlt. Die 2000 waren ein Spottpreis. Ein Verbrechen eigentlich. Nur weil ich das Geld so dringend brauchte. Hast du denn noch was davon? Fast weg. Aufgebraucht. Ja, die Zeiten für echten Journalismus, für lange Recherchen sind vorbei. Die Leute wollen Schlagzeilen, Meldungen, keine Hintergründe. Darüber wollte ich auch mit dir reden. Aha. Ich wusste doch, dass du nicht bloß zum Gratulieren kommst. Du hast doch neuerdings gute Kontakte ins Filmgeschäft. Woher weißt du das denn? Du hast doch mit Bellmann und Oppenberg zu tun, in diesem Mordfall. Da hatte ich schon genug Presse. Schlechte. Ich besorg dir gute. Wenn du mir was anderes besorgst. Was willst du, Berthold Weinert? Kontakte. Die Filmleute arbeiten an einer neuen Sache. Nachrichten im Kino, vor jedem Film. Mit Bildern und Tönen aus aller Welt. Kannst du dir das vorstellen? Nachrichten, Tonfilme im Kino? Wollen die Leute das wirklich? Wenn die Europa nächsten Monat nach New York fährt und das blaue Band holt und wir sehen Bilder der Abfahrt und wie sie 5 Tage später in New York ankommt, Das schnellste Schiff der Welt. Und natürlich ein deutsches. Das ist die Zukunft. Die Zukunft ist nicht das Schiff, sondern das Auto. Die Welt im Blick. Nachrichten auf der Höhe der Zeit. Max Schmeling im Sportpalast. Am 4. April wird Schmeling gegen den Berliner Franz Diener antreten. Hat er gegen den Lokalmatador überhaupt eine Chance? Oder macht Franz Diener aus dem Max ein Mäxchen? Barke, Schichtleiter. Kriminalpolizei. Ich sag gleich, ich darf Ihnen über die Ermittlung, die ich durchführe, keine Auskunft geben. Und, was wollen Sie denn von mir? Können Sie mir bitte grob den Produktionsablauf erklären? 5 Minuten. Jo, dann kommen Sie mal mit. Da rauf in die Kabine, da können Sie alle sehen. Wie viele Autos bauen Sie hier? 60 pro Tag. Die Einzelteile kommen aus Übersee. Wir montieren sie hier am laufenden Band. Amerikanische Methode. Ich habe vor dem Werk ein paar Männer stehen sehen. Ja, das sind arbeitslose Kfz-Schlosser. Hoffen, dass einer ausfällt und sie die Schicht übernehmen können. Rekrutieren Sie alle Arbeiter so? Das Angebot wird immer größer und Ford zahlt so gut wie kein anderer. Wer sagt Ihnen, dass Sie keine Verbrecher anheuern? Naja, ich sehe doch, wie die arbeiten, das genügt mir. Aber lassen Sie jetzt mal die Katze aus dem Sack. Wen suchen Sie? Jemand, der eine Verbindung zur Deutschen Bank haben könnte. Ja, da sind Sie hier falsch. Fragen Sie mal im Lohnbüro. Einfach darunter. Wo? Sehen Sie, da an der Ecke, da ist es. Danke. Mist, verdammt nochmal, macht Sie mal Platz. Was ist los? Weiß ich noch nicht. Rachmanski? Wer hat das Band gestoppt? Icke, der Motor hängt schief, die Pik 7. Da fehlen noch zig Schrauben, auf so was setzt sich doch keine Karosserie. Und wer hätte denn montieren müssen? Toni. Und wo ist der? Einfach rausgerannt. Wieso rausgerannt? Weiß ich nicht. Der hat die ganze Zeit auf den Kollegen hier mit dem Anzug gelüngert. Und wie Sie aus der Schichtleiterkabine auf ihm gezeigt haben, ist er raus wie ein Blitz. Vielleicht hat er Angst vom Donnergott. Seine Adresse kriege ich im Lohnbüro, oder? Herzlichen Glückwunsch! Wir dachten, du verschweigst uns deinen Geburtstag bestimmt, weil du keinen ausgeben willst. Das hier ist von uns allen. Hi. Ein Feuerzeug. Ja. Hat sich rumgesprochen, dass ich wieder rauche. Ja, was wir nach Kräften unterstützen wollen. Als Raucher bist du weniger reizbar. Wie kommt es, dass ihr hier seid? Müsst ihr nicht für Böhm buckeln? Machen wir pausenlos. Böhm will den Fall Winter zu Ende bringen, hat sogar eine Belohnung auf Krempin ausgesetzt. Ihr ermittelt nur noch gegen Krempin. Und wann sucht ihr den Mörder? Krempin wollte die Kamera treffen. Das ist deine Privattheorie. Ja, den kriegen wir bald. Und dann wissen wir die Wahrheit. Komm, Reinhold, die Böhmpflicht. Oh. Danke für den Sekt und das Geschenk. Man sieht sich in der Kantine. Man sieht sich in der Kantine. Mordkommission Rat? Gucken Sie in Ihre Schreibtischschublade. Jelly Roll Morton? Wo hast du die denn her? Ich hab so meine Verbindungen. Und wie hast du die hier in meinen Schreibtisch geschmuggelt? Ich war heute Morgen da und wollte sie dir eigentlich persönlich geben. Ah, schade. Wie läuft das Studium? In der juristischen Fakultät überwiegen leider die reaktionären Dumpfbacken. Wenn die Richterposten besetzen, gute Nacht, Deutschland. Ich möchte nicht wissen, wie viele meiner Kommilitonen Nazis sind. Nazi zu sein ist in Mode. Und Moden kommen und gehen. Ich habe über unser Gespräch nachgedacht. Ich würde dich auch gern mal wiedersehen. Fantastisch. Vielleicht auch bei einer Mode. Sprechfilm. Da kenne ich mittlerweile ein paar wichtige Leute. Gerion, komm. Es ist eine tote Frau gefunden worden. In einem leerstehenden Kino. In Wilmersdorf. Entschuldige bitte, Charlie. Los, los, Herr Kommissar. Champagner für die Dame? Sehr gerne. Ah, danke, Albert. Ich muss Ihnen sagen, ich bin sehr glücklich, dass ich Ihren Film in meinem Verleih herausbringen kann. Fräulein Fastré, ich habe Ihrem Produzenten direkt nach der Vorführung gesagt, da bin ich dabei, ohne Einschränkung. Und umso wunderbarer wäre es, wenn Sie sich unsere Kooperation zukünftig exklusiv vorstellen könnten. Auf Ihre Zukunft. Jeanette Fastré. Was für ein Name. Er wird magisch herableuchten von den Schautafeln. Dann auf unsere Zukunft. Also sind wir uns einig. Ihre Gage ist sehr großzügig für einen Stummfilm, wo doch alle jetzt auf Ton setzen. Wenn Sie das Wort in meiner Gegenwart bitte vermeiden würden. Gut. Aber keinen Knebelvertrag, bitte. Nein, ganz im Gegenteil. Sie werden sich künstlerisch sehr frei fühlen. Sie sind ein wirklich leidenschaftlicher Cineast. Wo kommt sie her, diese Liebe? Eine unglückliche Kindheit. Nein, wirklich. Ich war als Kind sehr krank. Aber wissen Sie, dafür ist das Kino da. Diese Dinge zu verarbeiten, dass man nicht daran zerbricht. Auf das Kino. Auf das Kino. Und bitte, essen Sie doch noch ein wenig. Wir wollen es nicht verkommen lassen. Gern. Lecker. Was ist das? Das. Eine chinesische Frucht. Yangtao. Der stumme Tod. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin in 6 Folgen. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Quabeck. Folge 3. Mit Rudolf Kowalski als Oberkommissar Böhm. Fabian Busch als Kriminalsekretär Gräf. Jakob Diehl als Marquardt. Alice Dwyer als Charlie Ritter. Sowie Anna-Maria Arcona als Greta. Als Gast Uwe Ochsenknecht als Manfred Oppenberg. In weiteren Rollen Dennis Moschito, Lutz Heineking, Name Alai, Paul Fastnacht, Markus Friedmann, Jakob Roden und viele andere. Komposition Verena Guido. Es spielten das WDR-Funkhausorchester und viele andere. Gesang Annika Mauer. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Barbara Göbel. Regieassistenz Luzi Kurt und Valentina Cilachmetovic. Regie Benjamin Quabeck. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Radio Bremen und Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD-Hörspielprogramme und Deutschlandradio 2020. Dramaturgie Thomas Leutzbach und Holger Rink.